Eck der Clan des Ostens Erstaunen allenthalben. Es ist Hin leider als erster antwortet. Er greift in seine Jackentasche. Hallo Kichiger. Sehr erfreulich kennenzulernen. Hier, Bart Garascom. Äußerlich zerstört, Kerl noch intakt. Den haben wir am alten Bahnhof Lübholt gefunden. Auf einem Häuserdach. Fingerabdrücke könnten jedoch schwierig werden. Sphin hüscht da er zeigt rüber, dieser winkt Treudorf zurück ist unschuldig. Danke Hinlei Kichikok Goyama nimmt den Komm und gibt ihn einem ihrer Agenten. Sie sieht den jungen Prinz fragend an, habt ihr sonst noch irgendwas herausgefunden? Diesmal ist jedoch Sphin schneller, wie immer kennt er keine Konversationsregeln. Er würde wahrscheinlich vor Königin Hypatia der Ersten persönlich genauso losboltern gelöst gefunden alles sofort zusammen. Rott, weil dieser Magott der Name steckt, versteckt dafür bestimmt. Schnappen gefangen ho. Er verschränkt die Arme und guckt böse dazu. Mikkel Kicher, Kichikokoyama schaut Hinlei fragend ins Gesicht. Dieser deutet seinem vorlauten Freund mit beiden Händen und gespreizten Fingern an, sich etwas zurückzunehmen. Wir haben tatsächlich einen Verdacht, so Hinlei, wir glauben, dass diese Entführung auf das Kontor einer Schülerin des Alanis geht. Die zwei Agenten machen einen Schritt davon. Das Problem bei der Sache ist, es handelt sich dabei um Margot Rottweil. Kichikor zieht die Stirn in Falten, dieser Name ist ihr irgendwoher bekannt. Ja, es stimmt leider. Ihre Tante, Helga, ist die persönliche Assistentin von Bafel Rebel Cove. Ihr wisst schon, was das heißt, nehme ich an. Im Endeffekt könnte es hier raufgehen bis zu meiner Großtante Hinlei stockt, dann meint er nein, das ist Spekulation. Kichikokoyama Patch Abun hält sich die Hand vor ihre geschlossenen Augen, dann entgegnet sie bedächtig, Rebelkov ist eine harte Nuss. Selbst für mich und unseren Clan. Wir, die alten Familien des Ostens, sind seit 1500 Jahren im Reich der Krone. Es war Hexberos von Westarp, der die Welt vereinte. Rebelkov steht so nah am Zenit der Macht. Wir müssen da aufpassen. Regis Vector hat mich gestern bei seinem Anruf schon auf Ähnliches vorbereitet. Diesen Elif knöpfen wir uns trotzdem vor. So ungeschickt wie der ist, vielleicht bringt's ein Quäntchen Information. Bart Karas Schwester wendet sich nun direkt an Hinlei. Danke Hinlei. Du hast uns sehr geholfen. Ich weiß, dass du dich selbst auf die Suche machen wirst, und ich bin dir dankbar dafür. Jetzt tauschen wir erstmal unsere Nummern aus. Wir alle vier. Ein paar Klicks später ist das Netzwerk hin zu Patkaras großer Schwester aufgebaut. Sie verabschiedet sich von allen drei mit ausgestreckter Hand. Danach begibt sie sich zielstrebig rüber Richtung Schulgebäude. Ihre eleganten Mitarbeiter folgen lautlos.